Diskussion. Das Landleben ist nur für Alte. Junge Menschen sollten in der Großstadt leben. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, indem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Lebenskosten, Verkehrssituation, Dienstleistungen, Freizeit- und Unterhaltungsmöglichkeiten, Stressfaktoren. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Ich selbst bin durch und durch Großstadtmensch. Ein Leben auf dem Land wäre für mich der blanke Horror. Mit Sicherheit kann ich behaupten, dass den meisten jungen Menschen das Stadtleben lieber ist, weil es eben mehr Möglichkeiten bietet. Bei uns ist es jedenfalls so, dass immer mehr Menschen von Land in die Stadt abwandern. Jeden Tag in die Richtung Stadt zu pendeln, wäre für mich unvorstellbar. Ich bin einfach an den schnellen Rhythmus des Stadtlebens gewöhnt. Pendeln ist gewöhnungsbedürftig, aber in der Hauptstadt fährt man noch länger zur Arbeit. Ständige Verkehrsstaus sind für Kleinstadtmenschen unbekannt. Was meinen Sie dazu? Ja, aber in der Großstadt braucht man nicht einmal ein Auto, denn da verkehren viele Fahrzeuge. Bekanntermaßen ist man nahe an Freizeiteinrichtungen wie Vergnügungsparks oder Diskos und so weiter. Jedes noch so extreme Hobby ist möglich mit Gleichgesinnten. Nicht zu sprechen vom Bildungsangebot. Das heißt, viel mehr Auswahl an Schulen, Universitäten und den beruflichen Möglichkeiten in einer Großstadt. Und auch höhere Kriminalität. Wer wagt schon, nachts ohne Begleitung auf die Straße zu gehen? Auf dem Land geht es ruhiger zu. Noch dazu gibt es keine Isolation, keine Anonymität. Keine Anonymität? Ist das Ihr Ernst? Sie meinen keine tratschenden Nachbarn, die einen sozial kontrollieren? Nein, danke. Darauf verzichte ich gerne. In einem Dorf können Sie doch keine Pizza beim Italiener essen. Da gibt es auch kein Shoppingangebot. Die einzigen Vorteile des Landlebens sind vielleicht die billigeren Miet- und Immobilienpreise, sowie Ruhe und, wer es mag, der Kontakt zu anderen Menschen. Vergessen Sie auch den geringeren Lärm und die geringere Luftverschmutzung nicht. Vielleicht sind das die Gründe dafür, warum viele Leute aus der Stadt aufs Land ziehen. Aber in der Stadt haben wir mehr Wohnmöglichkeiten und zum Glück immer mehr Grünflächen. Und noch eins, eine bessere medizinische Versorgung. Haben Sie Zahnschmerzen um 9 Uhr abends? Auf dem Land hilft da nur die Hausapotheke und man muss sich auf eine schlaflose Nacht einrichten. In der Stadt ist es ganz und gar kein Problem, nachts zum Zahnarzt zu gehen, wenn es sein muss.